Die Entwicklungsstufen. Erstens die unbewussteste, Mord und Trieb. Zweite Stufe, Konkurrenz und Rivalität. Die dritte, Tatendrang und Pioniergeist. Viertens, Ehrlichkeit und Zivilcourage. Fünfte Stufe, die Mission und der edle Kampf eines Samurais. Die sechste Stufe, Genuss an der freien, absichtsfrei fließenden Energie und dieser Energie dienen. Und die siebte Stufe, das selbstlose Handeln im Einklang mit den Gesetzen des Lebens. Es ist kein Zufall, dass wir die Reise durch die 12 Prinzipien mit Mars beginnen. Denn ein erfülltes Leben braucht zuallererst ein herzhaftes Ja, ich will. Das Wort Aggression hat für die meisten Menschen einen negativen Beigeschmack. Verständlich. Leben wir doch in Zeiten, in denen sich jene mit weniger Empathie und Skrupel immer noch gern auf Kosten vieler bereichern. Rüdiger beschreibt in seinen Entwicklungsstufen treffend, was geschieht, wenn das Eisenfeuer des Mars unbewusst gelebt wird. Konkurrenz, das Recht des Stärkeren, Ausbeutung, verbrannte Erde im wahrsten Sinne des Wortes. Leider erlebe ich, dass sich viele gutgesinnte, idealistische Menschen im Gegenpol regelrecht eingenistet haben. Sie leiden an einer Aggressionshemmung, die gern mit psychospirituellen Floskeln schöngeredet wird. Oh, ich brauche das gar nicht. Ich vertraue dem Leben. Ich kann mich nicht festlegen, weil ich multitalentiert bin. Die Welt ist zu hart für einen hochsensiblen Menschen wie mich. Das Ergebnis? Keine klaren Ziele. Kein trainierter Wille. Keine Bereitschaft, aufs Spielfeld zu gehen und dich dreckig zu machen. Stattdessen wird der Platz den anderen, zum Beispiel den sogenannten gierigen Bankern, überlassen. Und dann wird gejammert und davon geträumt, was wäre, wenn? Ich bedauere das sehr, denn diese Welt braucht wesentlich mehr Menschen, die Bewusstheit, klare Werte und eine gesunde Aggression miteinander vereinen. Aggression bedeutet nicht per se, etwas zu zerstören, sondern gezielt auf etwas zuzugehen. Bewusste Aggression bedeutet für mich, bewusste Schöpfungsimpulse zu setzen, zum Beispiel in Form konkreter Ziele, das, was man als richtig erachtet hat, zu fokussieren und dafür entschlossen einzutreten. Wenn du noch kein wahrer Heiliger bist, der wirklich nichts mehr will, dann hör bitte auf, dir das einzureden. Steh aufrecht und klar für deine Bedürfnisse ein. Zeig dich mit deinen Wünschen und auch mit deinen Grenzen. Aggressionsgehemmte Menschen sitzen oft auf der Ersatzbank des Lebens. Sie schauen dann neidisch auf die Spielmacher und machen diese schlechter oder werden selbst zum Spielball der Pläne anderer. Mars macht dich sichtbar. Plötzlich stehst du selbst mitten auf dem Platz. Du hast deine Position eingenommen. Erst jetzt kann dein Spiel beginnen. Erst jetzt können dich die anderen wirklich sehen. Und ja, manche werden dich ablehnen und andere lieben. Erst jetzt können die Kräfte der Manifestation in deinem Leben voll greifen. Du wirst Fehler machen. Du wirst hinfallen. Du wirst manchmal viel zu weit gehen. Doch du wirst auch viel schneller lernen. Dein Selbstvertrauen wächst nämlich nicht durch das Lesen oder Anhören eines Buches, sondern durch deine Erfahrung auf dem Spielfeld. Einer der führenden Experten der Bedürfnisforschung, Professor Hans-Georg Heusel, hat Dominanz als eines der drei essentiellen Bedürfnisse jedes lebendigen Systems ausgemacht. Auch ein schüchterner Mensch möchte wirken, möchte mit seinen Reichtümern gesehen und wertgeschätzt werden. Vielleicht wird er seine gesunde Aggression nie laut ausleben, sondern eher leise, dezent. Doch wenn du nicht lernst, aktiv auf das zuzugehen, was du willst, dann lass du dich nicht beklagen, wenn es dir auch nicht entgegenkommt. Als ich bei Rüdiger von den Entwicklungsstufen der Lebensprinzipien las, fühlte ich mich selbst an meine verschiedenen Phasen im Umgang mit Mars erinnert. Diese Kraft wurde mir in meiner Kindheit gut aberzogen. So, ich ging mit dem Selbstbild eines netten Jungen in die Welt. Ich habe mir die Nummer lange, lange selbst abgekauft, bis ich von Freunden wieder und wieder auf meine unterdrückte Wut hingewiesen wurde. Was? Ich? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe lange Zeit versucht, sie mit spirituellen Konzepten und Meditation wegzutransformieren. Ich habe mir eingeredet, dass es nichts bringt, mich voll auf das weltliche Spiel einzulassen. Am Ende wäre ja doch alles eine Illusion. Also redete ich mir geistigen Frieden ein und wertete alle ab, die ohne Beißhemmung spielten. In Wahrheit war ich so neidisch. Ich fühlte mich wie ein Fahrer mit einem Ferrari unter dem Hintern, den einen Fuß auf dem Gaspedal, den anderen auf der Bremse und dann mit 20 Stundenkilometern immer wieder denselben Kreisverkehr abzuckeln. Dann las ich die Bhagavad Gita. Es ist die Geschichte des Königssohnes Arjuna, der sich weigert, in die Schlacht zu gehen, weil ja letztendlich alles eine Illusion ist. Sein Wagenlenker entpuppt sich als der Gott Krishna. Dieser hält die Schlacht an und gibt Arjuna eine Lektion. In Kurzform, ja, Alter, das ist eine Illusion und dennoch hat jeder von uns seinen Part darin zu spielen. Das war der Punkt, an dem ich begriff, warum ich so verdammt wütend war. Mein Frust richtete sich nicht gegen das System, wie ich lange Zeit dachte, sondern gegen mich selbst. Ich war zornig, weil ich mich nicht von alleine ließ. Ich begann damals, gezielt meine unterdrückte Aggression zu befreien, unter anderem durch Sport, Bioenergetik, Trance-Tanz. Und ich erlaubte mir endlich, all meinen Bedürfnissen Raum zu geben. Ich würde jetzt gern behaupten, dass ich dies immer fair tat, aber das wäre gelogen. Wenn du Lebenskraft lange unterdrückst und dann den Deckel abhebst, bricht sie oft ungestüm hervor. Ich bin ja echt nicht stolz darauf. Ich habe in dieser Zeit Menschen verletzt. Ich bin zu ehrgeizig für meine Ziele gegangen. Ich habe Konkurrenzkämpfe ausgefochten. Ich habe meine eigenen Werte verletzt. Ich habe zu viel gegen etwas, anstatt für etwas gekämpft. Wahrscheinlich hätte ich so manches Ziel wesentlich schneller erreichen können, wenn ich weniger aggressiv vorgegangen wäre. Rückwirkend ist man natürlich immer schlauer. Und dennoch bin ich für diese Erfahrung dankbar. Denn der Frieden, den ich mittlerweile immer öfter empfinde, fühlt sich im Gegensatz zu früher echt an. Die marsische Kraft hat mir geholfen, aus etlichen Komfortzonen auszubrechen und meine Spur im Leben zu finden. Ich lerne sie immer gezielter und angemessener einzusetzen. Ich empfinde sie immer seltener als egoistische Wut, sondern als pure Lebenskraft, als Shakti, die mich benutzt, um sich für lebenswerte Positionen stark zu machen. In jedem von uns ruht ein wunderschöner, vielschichtiger Schatz des Lebens. Und es braucht ein Mindestmaß an marsischer Energie von deiner Seite, um den Deckel deiner Schatztruhe so weit zu öffnen, dass du und andere ihn wirklich sehen können. Dein Schatz. Es braucht weise und fokussiert eingesetzte Aggression, um deine Grenzen gesund zu verteidigen. Es braucht das Feuer deiner entschlossenen Willenskraft, um auch im Außen eine gute Fülle zu manifestieren. Gerade wenn du dich für einen wohlgesonnenen Menschen hältst, überlass bitte das Spielfeld nicht den anderen. Steh auf. Tritt aus deiner Komfortzone. Bekenne dich zu deinen kühnsten Träumen und spiel dann das beste Spiel deines Lebens. Vielleicht hast du aber auch beim Hören dieses Kapitels erkannt, dass du deine marsischen Kräfte bis hierher eher zerstörerisch missbraucht hast, indem du Reichtum auf Kosten anderer schaffen hast, indem du deine Gesundheit, deinen Seelenfrieden oder deine Beziehungen für deinen Ehrgeiz geopfert hast, indem du dir zwar noble Ziele auf deine Fahne geschrieben hast, jedoch insgeheim ständig gegen etwas gekämpft hast. Dann möchte ich dich von Herzen einladen, in deinem Spiel innezuhalten und dich aufmerksam umzuschauen. Was ist wahrer Reichtum? Tönt dich dein Spiel nur an oder erfüllt es dich auch? Sind deine Freunde noch da? Geht es deinen Liebsten noch gut? Nutzt du deine Mitmenschen aus oder förderst du sie? Was hast du in diesem Leben wirklich aufgebaut und was hast du zerstört? Wirst du jemand sein, der seinen Nachfahren eine schönere Welt hinterlässt? Es ist wichtig und gut, den Krieger, die Kriegerin in dir wach zu begrüßen. Doch was ist deine wahre Mission? Aggression ist gut, wenn du weißt, wofür. Vielleicht ist heute ein guter Tag, um das Spiel zu drehen. Umsetzungsimpulse für Mars. Führe die geführte Meditation der Krieger, die Kriegerin in dir durch. Du findest sie im Download-Bereich auf der Website. Du regst das Mars-Prinzip bereits an, wenn du dir erlaubst, für dich klar zu formulieren, was du willst und was nicht. Nimm dir das Recht heraus, Grenzen und Ziele festzulegen. Erlaube dir, deine Grenzen und Ziele auch nach außen eindeutig zu formulieren. Wenn du mit deinen Mitmenschen sprichst, mache klare Ansagen, statt beschwichtigende Worte wie eventuell, vielleicht zu gebrauchen. Bleibe freundlich und klar. Hör dir ruhig immer mal wieder Marsch- oder Kampfmusik an. Setz deinen Körper in Bewegung, jede dynamische Sportart ist gut. Probier mal Trance-Tanz aus. Schau, ob es an deinem Wohnort entsprechende Kurse gibt oder initiiere gleich selbst einen solchen Kurs. Auf meiner Seite www.veitlinnau.com findest du Terminhinweise für unsere Trance-Tanz-Events. Wenn du deine marsische Energie als geblockt erlebst, empfehle ich dir, es mit Boxen oder einem anderen Kampfsport zu versuchen. Diese sind hervorragend geeignet, die Energie zu wecken und gleichzeitig kontrollieren zu lernen. Leg dir einen Boxsack zu. Glaub mir, das tut wirklich gut. Gibt es Räume, in denen du mal so richtig schreien und wüten kannst? Mach Atemarbeit. Bewusstes, verbundenes Atmen konfrontiert dich mit deiner Lebenskraft. Eine sehr gute Therapiemethode, um Wut zu befreien und abzubauen, ist die Bioenergetik nach Wilhelm Reich. Krafttraining ist eine wunderbare Methode, um Energien zu kanalisieren. Trau dich mal eine Zeit lang, die dynamische Meditation nach Osho zu machen. Und unterschätze nicht den Wert des Sex für das gesunde Ausleben des Aggressionstriebs. Achte auf ein ausgewogenes Sexleben. Finde einen sexuellen Partner, dem du vertraust und mit dem du ehrlich über Grenzen sprechen und verspielt erobern kannst. Und noch ein Filmtipp: Superheldenfilme wie Iron Man, aber auch die Stirb-Langsam-Serie oder Eroberungsfilme strahlen viel Mars aus. Sie zu schauen, hilft dir zu erkennen, wo du dein eigenes Mars blockierst bzw. zu tief darin schwelgst.